Das Herr dreht sich, das Blut wie ein Bell auf ihren Bergen. Das Blut schlag und alles schlagen. Ihre Gitarren-Silhouette und ihre Saiten spielen sie wollen. Ihre Gitarren-Silhouette und ihre streiche Melodie muss klingen. Das Herz dreht sich, wenn du dich an die Notizen erinnerst, die du gereichen hast. Das Herz dreht sich, merken sie sich die Silhouette ihrer Gitarre, auch ohne Melodie, auch ohne sie auszusiehen. Das Blut wie ein Bell auf ihre Bergen, auf den Bergen zu einem Erschlag, auf den Bergen zu einem Herzen, das sich unaufhörlich dreht. Gitarren-Silhouette, die sich mit ihren Armen umarmten, wie Glut und die Silhouette, die wo Gitarren zu froh ging. Erst mit Pitwelden Blut, das plodieren wurde, wenn diese Berge nie existierten, wenn es keine Liebenden trugen, in Lieben gab, wenn es keine Gitarren und Drehungen gab, wenn du sie umarmst. Ihre Gitarren-Silhouette, ihre Seite spielen sie wollen, ihre Gitarren-Silhouette und ihre streiche Melodie muss klingen. De Cavalier.